Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zurück. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade so gedacht, wenn man kurz vor den Sommerferien steht, dann kommt einem das wahnsinnig lang vor. Und wenn die Zeit dann vorbei ist, ist das wie so ein Fingerschnippen und schon ist es vorbei. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass ich auch wieder hier bin und bin sehr gespannt auf euch, eure Themen. Und wir starten jetzt in unsere neue Staffel, wie wir es immer machen montags, mit einer offenen Runde, mit einer freien Themennacht. Und ja, also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer unbedingt auch mit rein, damit wir euch zurückrufen können. So, meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Walli und Walli ist 76 Jahre alt. Guten Morgen, Walli. Guten Morgen, Domian. Hallo, Walli. Ich bin froh, dass ich doch mal mit dir sprechen kann. Ich höre oft deine Sendung. Ja. Und da sind immer so viele traurige Sendungen dabei. Oftmals ja, ja. Ne? Und da habe ich gedacht, du musst auch mal eine Sendung haben, die ein bisschen freundlicher und netter ist. Ja, sehr und, gerne. Ja, ich hoffe, ich kann dazu beitragen. Erzähl. Und zwar, mein Thema ist die Liebe. Die Liebe. Mit 76. Mann. Ja. Wie kommt es, dass das dein Thema ist? Ja, also ich bin 10 Jahre Witwe und ja. Wir hatten also fast unsere goldene Hochzeit, als mein Mann starb, und jetzt bin ich schon 10 Jahre alleine. Mhm. Und es hat sich ein früherer Bekannter oder vielmehr Kollege gemeldet bei mir. Mhm. Mit dem habe ich vor 60 Jahren zusammen im Büro gesessen. Mhm. Und dann ist aber mein Mann und ich, wir sind dann aus dieser Stadt weggezogen. Mhm. Und nach 40 Jahren oder vor 40 Jahren habe ich diesen Mann nochmal gesehen. Aber kurz nur Kaffee getrunken und so. Aber er war mir nie unsympathisch. Vor 40 Jahren? Vor 40 Jahren. Und vor 60 haben wir uns kennengelernt. Und dann habt ihr euch jetzt 40 Jahre nicht gesehen? Nein, nicht gesehen. Und jetzt hat er versucht, ob ich hier wohl noch wohne oder war so ungefähr, und hat das hier sich recherchiert und hat mir dann geschrieben, wenn es dich noch gibt, versuche ich mal zu schreiben. Ne? Ja. Und dann hat er das geschrieben und ich muss sagen, ich war freudig überrascht. Wann kam der Brief? Wie? Wann? Ja, pass auf, ich habe das ganz genau, ich will das aufschreiben, das kann man ja sonst gar nicht glauben. Ja. Der Brief, der kam am 1.8. Jetzt jetzt gerade eben? Ja, gerade eben. Ja, ja. Und ich habe dann am 3.8., ja. Also ich habe dann an dem Tag, als ich das kriegte, sofort wieder zurückgeschrieben. Ich hatte keine Adresse, ich hatte nur, also den Namen hatte ich nicht, nur den Vornamen. Und da habe ich gedacht, wer soll das sein? Dann habe ich einen Herrn X geschrieben. Ja. Und der Brief ist angekommen. Also nur den Vornamen und die Adresse aufgeschrieben. Ich hatte nur den Vornamen, aber es gibt mit dem Vornamen gibt's auch mehr Männer, ne? Wohnt der denn weit von dir entfernt? Ja, ungefähr 400 Kilometer. So, und wie ging's weiter? Ja, und dann habe ich da den Brief an Herrn X geschrieben. Aber lass mich dich mal eben unterbrechen. Wie merkwürdig, wieso hat der in dem Brief, den er an dich geschickt hat, wieso hat er seinen Nachnamen nicht reingeschrieben? Ja, ja. Ich habe das Gefühl, vielleicht wenn ich nun nicht mehr hier wäre oder wenn jemand anders das aufgemacht hätte, aus Vorsicht. Aus Vorsicht, ich verstehe. Ne? Ah, erzähl weiter, wie spannend. Ja, und dann habe ich, also wie gesagt, habe ich gleich an dem Tag zurückgeschrieben. Ja. Und am 3.8. bekam ich den ersten Anruf von ihm. Ja. Und seit der Zeit telefonieren wir jetzt jeden Tag. Sachlos. Ja, nur erstmal ist er dann am 8.8. gekommen. Ja. Ich habe gesagt... Das ging ja auch flott, ne? Er sagte, ja, also es wäre schön, wenn wir uns mal sehen würden. Ich sage, ja, du kannst ja kommen, bei mir hier im Haus ist Platz und so weiter. Ja. Gar kein Problem, ne? Ja. Aber immer noch mit keinem Hintergedanken habe ich das gemacht. Und dann, ich sag, du musst mal denken, wie viel Zeit wir noch haben. Er ist 82. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Sag mal, als der vor dir stand, ja. Nach so vielen Jahren, 40 Jahre nicht gesehen. Ja. vor 60 Jahren kennengelernt. Ja. Was war das für ein Gefühl? Wie hat der dir gefallen? Was hast du für ein Gefühl zu ihm als Person gehabt? Den hätte ich aus Hunderten wiedererkannt. Ah ja. Also so doll hat er sich gar nicht verändert, und vor allen Dingen, wenn er lacht, das ist wie damals vor 60 Jahren. Das heißt, unser Walli ist verliebt. Aber wie? Ich habe nicht gewusst, dass man da noch in dem Alter noch Schmetterlinge im Bauch haben kann. Warst du nicht am Anfang ein bisschen skeptisch dir selbst gegenüber, nach dem Motto, kann doch gar nicht sein, dass ich sowas empfinde, jetzt noch in dem Alter? Nein, es war also, als ob ich jemanden ganz, einen guten alten Bekannten traf. Ja. Ich habe ihn abgeholt und er kam mit der Bahn diesmal und dann kam, ich habe ihn abgeholt und ich habe ihn auch gleich erkannt, und also ich hätte ihn unter Hunderten, hätte ich den da ausgekannt. Ist er denn auch alleinstehend? Ja, Frau ist vor 2 Jahren verstorben. Ja. Und er hat zwar Familie, Tochter und Enkel und so weiter und so fort. Aber das heißt, du bist ihm auch nicht aus dem Kopf gegangen? Nein. Aufgrund dessen hat er dir ja geschrieben und hat den Kontakt gesucht. Ja. Es ist ja eigenartig, ne? Ja, ist verrückt. Als sollte es irgendwie so sein. Ja, als sollte es so sein. Jetzt bist du verliebt und er auch. Und er auch, ja. Und wir telefonieren fast jeden Tag, mindestens 2 Stunden. Er ist dann am 12.8. oder 13.8. ist er wieder gefahren. Mhm. Und jetzt sind also lange Gespräche. Jetzt muss ich was Indiskretes fragen. Du rechnest wahrscheinlich damit. Gab es Erotik, Sexualität? Ja. Gab es? Ja. Muss ja auch wahrscheinlich ganz tolle Erfahrung für dich gewesen sein nach der langen Zeit des Alleinseins. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Es ist natürlich nicht so wie mit 20 oder mit 40 oder so. Ist klar. Aber es tut uns gut. Ja, und darauf kommt es an. Ja. Na? Was würdest du sagen, wenn man es so erklärt, der Unterschied der Sexualität mit 30 und jetzt mit fast 80? Was ist der Unterschied? Es ist alles ein bisschen langsamer und es geht alles mehr auf Gefühl. Ja. Würde ich sagen. Ja. Na? Also es ist ja schon schön, allein nur zu kuscheln irgendwie. Ja. Dass man jemanden neben sich hat. Ja. Und ich habe das auch nicht gewusst. Jedenfalls, er ist sehr bedacht, dass es mir gut geht. Mhm. Und ich hatte vor einem Jahr eine Herzoperation. Mhm. Die macht das auch mit. Ja, und, muss man alles berücksichtigen. Ja, und dann habe ich mir dadurch so einen Rollator gekauft, wenn ich lange Strecken mal gehen will. Ja. Und dann sagt er, wer hat dir denn den Rollator hier ins Auto getan? Ich sage, na, wer wohl, ich, ne? Ja. Ich habe ja niemanden, das kommt gar nicht mehr in Frage, sagt er, das mache alles jetzt ich. Ja, wie sind die Perspektiven jetzt? Er wohnt weit weg von dir. Ja. Wir haben das jetzt so mal so angedacht. Ich habe ein Haus in Spanien, mhm, aber ich bin immer nur im Winter da, im Herbst und im Winter. Mhm. Und in diesem Jahr hat er nur noch einiges vor, was er sich da vorgenommen hatte, so im Laufe des Jahres. Mhm. Aber im nächsten Jahr wird er sicher mitkommen, trotzdem er noch nie geflogen ist. Also. Ich habe gesagt, ich halte dir dann die Hand. Ach, dann wird das schon gehen. Denke ich dann auch. Dann geht das. Er fliegt, er macht das halt jetzt mit 83 zum ersten Mal. Ja. Ja. Weil ich muss dich jetzt noch ein bisschen was zur Sexualität fragen. Ja, natürlich. Das brennt mir so ein bisschen auf der Seele. Ja. Und das ist ja auch nicht indiskret, das kann man ja auch fragen hier. Wenn du den Orgasmus vergleichst zu früher und jetzt, wie ist das? Das ist kein Unterschied. Ist kein Unterschied? Nein. Ich hätte mir das vorgestellt, ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Und ich hätte mir doch nie vorstellen können, in dem Alter noch Sex zu haben. Ja, ne? Ja. Nee, das hätte ich, also es ist kein Unterschied. Und er mit seinen 82 ist noch sehr potent und sehr sportlich. Ja. Und der nimmt also noch 2 Stufen hier, wenn er hier hoch die Treppe hochläuft, 2 Stufen mit einmal und macht viel Sport und so weiter. Und das Ganze geht ohne Viagra oder ähnliches. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Orgasmus vielleicht sogar noch komplexer und intensiver ist als früher. Nee, das will ich nicht sagen. Es ist so, wie man es kennt. Ja. Ja. Aber du hast natürlich recht, dass das auch ganz andere Dimensionen dann hat, dass die Erotik, die Nähe, das Kuscheln und so auch schon einen großen Wert hat. Viel intensiver und bringt auch mehr als früher. Wie stufst du das jetzt so für dein eigenes Leben ein, dass du mit 76 dann nochmal so ein Glückliches erfahren darfst? Also ich bin richtig happy. Ich bin richtig happy. Und das meine Bekannten, die sagen ja auch, sie sehen mir es an der Nase an, ne? Ja, klar. Und sagen, der hat dir nur gerade noch gefehlt. Hast du eigentlich Kinder? Nein. Ach. Nein. Ich wollte fragen, was die dazu sagen ist, die Mama. Nein, jetzt. Aber er hat eine Tochter und die ist im Moment noch nicht so ganz damit einverstanden, dass ihr Vater jetzt öfter mal wegfahren will. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich finde das so super, wenn ältere Leute dann ja, so ein Glück finden. Aber, dann muss aber man doch Töchter und Väter sind ein bisschen anders. Und ich habe gleich damals gesagt, ich sag, wenn du sagst, du willst jetzt verreisen, dann sieh mal, guck dir mal das Gesicht deiner Tochter an. Und da sagt er, also du hast recht gehabt, die hat also wirklich damit gekämpft. Glaubst du denn eigentlich, wenn du jetzt mal so ganz tief in dich hineinhorchst, dass du in all diesen vielen Jahrzehnten so ein, ich sag mal, so einen Funken Liebe für ihn erhalten hast, konserviert hast? Nein, das war überhaupt keine Liebe. Wir waren sehr, sehr gute Kollegen. Also ist damals auch nie was gelaufen zwischen euch vor 60 Jahren? Gar nein, nichts? Gar nein, nichts. Gar nichts. Ja. Nein. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, das muss ich sagen. Aber da ist von Liebe und so nichts gewesen. Ja. Na? Manches braucht seine Zeit. Ja. Und wenn es 60 Jahre sind. Wenn es 60 Jahre sind. Ist Wahnsinn. Also im Leben hätte ich das nicht gedacht. Mensch, Wally, ich gratuliere und beglückwünsche dich. Ja. Es ist wirklich super. Es sei dir gegönnt und auf dass ihr das noch sehr intensiv und sehr lange noch miteinander erleben könnt. Ja. Und nutzt die Zeit. Ja. Ich glaube, wenn man älter wird, dann hat man noch, ist man noch sensibler für die Zeit, dass man nicht verschieben darf. Auf was? Ich hatte ja zu ihm gesagt, überleg doch mal, wie lange haben wir denn noch Zeit? Mhm. Und er sagt, was der Satz in ihm ausgelöst hat, ist ganz unwahrscheinlich. Mhm. Ne? Und ja, ich habe schon einiges ins Petto, was wir doch noch machen können. Ich wollte gerade sagen, vielleicht solltet ihr die Reise nach Spanien nicht erst nächstes Jahr im Sommer machen? Nein, wir machen die, im Sommer kann ich sowieso nicht in Spanien sein. Da ist mir das viel zu heiß. Ich gehe nur im Herbst und im Frühjahr hin. Ach so. Und diesen Herbst hat er ja noch so einiges zu tun, aber im Frühjahr kommt er auf jeden Fall. Okay, dann ist das der Plan. Ja, und im Sommer sind wir dann wieder hier und dann machen wir eine Kreuzfahrt, eine schöne. So. Habe ich alles schon in petto. Mensch, Wally, Glückwunsch. Ne? Auf dass es so bleibt und grüß den Liebsten von mir. Ja, und ich denke, das kann da auch mal in deiner Sendung sein. Das muss hier sein. Dass man auch mal sagt, also setzt euch schon nicht schon gleich ins alten Teil. Ja, klar. Ne? Ich glaube, das ist der beste Jungbrunnen, ne? Ja, eine Liebe. Ich finde es wunderschön. Alles Gute, alles Liebe, Wally. Schön, dass du angerufen hast. Okay. Tschüss. Und weiter so, Domian. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das war aber ein schönes erstes Thema heute von Wally. Also wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Wir sind aus der Sommerpause zurück und ich freue mich auf euch und bin auf alles gespannt, was ihr mir zu erzählen habt. Hier ist Kerstin, die ist 49. Guten Morgen, Kerstin. Guten Morgen, Domian. Hallo, Kerstin. Über was reden wir? Über Trauriges, leider. Was ist passiert? Mein Mann ist am 16. August an Krebs gestorben. Ja. Und wir haben auch schon mal telefoniert beide im Mai. Ja. Und da war es noch nicht so klar, auch die Diagnose war schon klar, aber auch die Prognose war noch nicht so klar, aber er ist jetzt dann gestorben. Was für ein Krebs war das? Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Sehr aggressiver, sehr schlimmer Krebs. Sehr aggressiv, also inoperabel. Am 16.8. sagst du, ist er gestorben. Ja, vor 14 Tagen. Ja. Wie alt? Auch 49. Auch 49. Wie war es denn? Und das Thema war damals, dass wir nicht so gut darüber reden konnten. Ah. Also, dass ich damals immer vermutet habe, dass er uns nicht die Wahrheit sagt. Aber ich war dann eher der aktivere Part und habe dann den Arzt direkt gefragt. Mhm. Und der hat mir dann gesagt, dass er sterben wird und in diesem Jahr noch. Hast du denn dann mit deinem Mann auch darüber gesprochen? Naja, nicht direkt, weil ich glaube, er wollte es auch gar nicht. Das heißt, weil ich hatte auch den Ärzten gesagt, dass weil er immer noch Hoffnung hatte, weil die Chemo mal gut angeschlagen hatte bei ihm. Mhm. Und er dann auch immer auf die Chemo gehofft hat, die ja eigentlich noch kommen sollte, die aber dann nicht mehr möglich war. Ja. Und, aber er wusste, was für einen Krebs er hat und dass er Krebs hat, das wusste er. Ja, ja. Mhm. Er hat auch, also wir waren im letzten Jahr in der Charité und da wurde er auch operiert. Mhm. Und da wurde ihm auch gesagt, also die Prognose war schon 1 bis 2 Jahre. Das hat man ihm schon so klar gesagt. Das hat man ihm so klar gesagt. Ihr beide habt aber auch bis zum Schluss nicht über den Tod gesprochen. Am Schluss schon. weil ich war auch bis zur letzten Sekunde bei ihm. Wie hat er sich dann seinem Schicksal gestellt? Hat er gerungen oder? Naja, er war ja auch sehr unter Morphium. Er hat sehr starke Dosis, also sehr, sehr stark Morphium bekommen. Mhm. Also die doppelte Dosis eigentlich in der letzten Nacht. Das heißt, so klar konntet ihr da gar nicht mehr reden miteinander. Aber wir haben schon noch, also zumindest hat er mich verstanden. Und er hat reagiert, wenn ich was gesagt habe. Er konnte auch nicht mehr sprechen. Seine Zunge war geschwollen. Und das war schon seit 3 Wochen oder so, dass er nicht mehr richtig sprechen konnte. Hat er es dann in der absoluten Endphase sehr schwer gehabt? Also ich hatte es mir eigentlich sehr noch schlimmer vorgestellt und Schmerzen hat er nicht gehabt, aber er hat sehr schwer Luft bekommen. Mhm. Weil durch diese starke Morphiumdosis war natürlich die Atemfunktion sehr eingeschränkt und er hat eigentlich dann auch die halbe Nacht nur noch geröchelt. Mhm. Und du warst bei ihm? Wir haben halt immer versucht, er lag dann auch in der letzten Nacht auf der Intensivstation, wir haben dann immer nur versucht, ihm so ein bisschen Erleichterung zu verschaffen, indem wir ihn aufgerichtet haben. Mhm. Und er war auch noch sehr viel, sehr mobil, also er hatte sehr viel Kraft in der Nacht, er wollte aufstehen. Und also es war, also irgendwann habe ich mal gesagt, da war ich 40 Stunden auf den Beinen, aber ich war überhaupt nicht müde. Also ich habe in der Nacht nicht einmal gesessen oder geschlafen oder irgendwie. Also ich war. Ja, ich glaube, da ist man so angespannt. Das ist ja so ein Ausnahmezustand, genau. da ist man nicht müde. Genau, das Adrenalin im Körper, ja. Das funktioniert dann. Du warst bis zur letzten Sekunde dann bei ihm. Ja. Bitte, ich habe dich jetzt nicht verstanden. Ich habe gesagt, du warst bis zur letzten Sekunde bei ihm. Ja. Wie war das, als du gesehen hast, er hat den letzten Atemzug vollendet? Also ich habe, er wollte kurz bevor er starb nochmal auf die Seite gedreht werden. Dann habe ich ihm so die Hände, habe gesagt, er soll mich so um den Hals fassen, dass ich ihn mit umdrehen konnte. Und dann lag er so seitlich und dann stand ich so, habe die Hand angefasst und habe eigentlich gemerkt, wie die immer schwerer wurde. Mhm. Und die Monitore waren ja auch dementsprechend, da habe ich auch eigentlich die ganze Nacht drauf geguckt. Ja, dann habe ich gesehen, dass die Herzfrequenz war vorher 160 und dann war die mit einmal auf 40. Mhm. Na, also es ging dann auch ziemlich schnell. Er hat dann auch, die Augen waren dann ganz komisch, also nur noch weiß. Und dann hat er aber zu mir gesagt, ich hatte das schon vorher gesagt, da hat er irgendwas gesagt und dann bin ich dicht daran und dann habe ich das verstanden und da hat er gesagt, Tomatenmark. Na, ich gesagt, Tomatenmark? Und dann hat er gesagt, ja, Tomatenmark und Zucker. Also ich hatte es schon so erklärt, er hat sehr viel gekocht und sehr gerne gekocht und vielleicht hat er irgendwie versucht, mir zu vermitteln, mach das so und so. Ach, das waren seine letzten Worte? Das waren seine letzten Worte. Eine Minute später ist er gestorben. Ach, Tomatenmark und Zucker? Ja, das war mal so die Nudelsauce, die er gekocht hat. Das ist ja voll. Und die hat auch nur er gekocht. Ja, wahrscheinlich war er in Gedanken, vielleicht hat er halluziniert, dass er beim Kochen war. Also, oder. Ich glaube, er hat irgendwie dann geträumt oder... Mhm. Und seine Tochter, die war ja auch da. Die wir hatten ja mit den Ärzten eine Übereinkunft, weil sie ja in Wiesbaden lebt. Mhm. Und wir dann hier in Brandenburg sind. Mhm. Dass ich sie dann rechtzeitig anrufen kann. Und eine Woche bevor er gestorben ist, hat der Arzt zu mir gesagt, also es wird Zeit. Ich sollte sie dann anrufen und sie ist dann auch gekommen. Hm. Und ich hatte sie dann um 12 Uhr nachts nach Hause geschickt, dass sie sich ein bisschen ausruht. Ja. Weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt hier beide morgens sind, waren nachher beide müde. Hm. Und ich hatte eigentlich auch gedacht, dass er es bis morgens schafft, aber das hat er nicht geschafft. Sie wollte um 6 Uhr wiederkommen und um 4.55 Uhr ist er dann gestorben. Hm. Hast du... bei aller Trauer und bei allem Mitgefühl oder bei aller Trauer, sage ich mal, auch so einen kleinen Moment gedacht, er hat es jetzt geschafft, Gott sei Dank, er hat es geschafft. Ja, also wir wurden auch noch gefragt, weil es ihm am Nachmittag sehr schlecht ging und wir hatten auch eine Patientenverfügung und wir haben dann noch abgelehnt, dass er beatmet wird und dass er auch nicht mehr intubiert wird. Nun ist das Ganze 2 Wochen gerade erst her. Wie geht es dir heute? Dein Mann ist vor 2 Wochen verstorben. Ich kann es noch nicht so richtig beschreiben. Also ich sage jetzt mal, es geht mir nicht sehr schlecht. Also ich hatte jetzt auch die ganze Zeit, waren die Kinder da und die sind gestern alle wieder gefahren, weil am Freitag die Beerdigung war. Aber das Alleinsein war ich gewöhnt, weil er hat 4 Monate im Krankenhaus gelegen. Er war zwischendurch mal zu Hause, mal eine Woche oder mal 4 Tage, aber nie länger als eine Woche. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt im Moment so eine Phase ist, wo du das eigentlich noch gar nicht richtig realisiert hast, dass er weg ist. Ja, es ist... oder zwischendurch zumindest. Ja, also ich weiß schon, was passiert ist und aber es, ich glaube, das Vermissen und das kommt noch. Also das denke ich auch, dass diese Phase, also ich denke, dass er noch nicht so richtig weg ist. Dass die Phase des Vermissens, dass es fehlt und dass es noch kommt. Am Freitag war die Beerdigung, sagst du? Ja. Wie hast du die Beerdigung empfunden und erlebt? Ich habe alles selbst organisiert. Die Trauerfeier und... Also wir hatten schon ein Bestattungsinstitut, aber ich wollte nicht diese Standardbeisetzung und habe alles selbst organisiert mit einer Bilder-CD und Musik, die wir zusammen immer gehört haben. Und es war schon sehr bewegend. Und das heißt, da warst du auch sehr abgelenkt durch diese Vorbereitung darauf? Wahrscheinlich. Mhm. Was war das Besondere an, du sagst, es war keine 0815-Beerdigung, sondern du hast vieles selbst gemacht. Ja. Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt. Was habt ihr sonst noch anders gemacht? Ich habe mir den Trauerredner dann auch ausgesucht, weil ich wollte keinen, der über das Bestattungsinstitut, der ihn nicht kennt. Und wir haben dann hier unseren Bürgermeister genommen. Hat das gut gemacht? Weil ich wusste, dass der das schon so privat gemacht hat. Und der hat das auch wirklich ganz toll gemacht. Also er war dann öfter hier, wir haben viele Gespräche geführt. Ja. Er hat ihn dann, also ich wollte nicht, dass so nur auf die Krankheit rumgeritten wird, dass er beschrieben wurde als schwerkranker Mensch, weil das war nur im letzten Jahr und davor war er ein lebenslustiger Mensch und treusorgender. Pfarrer kam für euch nicht in Frage? Naja, wir sind, also ich bin nicht getauft, er ist nicht getauft. Ach so, ja. Und wir wollten eine weltliche Bestattung. Du hast die Musik auch ausgesucht, nämlich die, die ihr gerne zusammen gehört habt. Ja. Was war das für Musik? Also es war Brothers in Arms von Dire Straits. Und dann You Never Walk Alone. Und Halleluja hatten wir als Hintergrundmusik bei den Bildern dann. Ja. Von Jeff Buckley. Ja. Ist dein Mann verbrannt worden? Ja. Ja. Also das war für mich ganz neu, weil also bei uns in der Familie, wir waren evangelisch, gab es eigentlich nur Erdbestattungen. Aber ich habe mich dann, weil wir uns 6 Jahre jetzt kennen, ich habe mich dann seiner Familie angeschlossen. Hab dann gesagt, also ich schließe mich dann da an, weil da eigentlich gab es nur Urnenbeisetzung und habe mich dann da angeschlossen. Als du zum ersten Mal dann wahrscheinlich bei der Trauerfeier die Urne gesehen hast, was hast du da gedacht? Komisch. Also ich kann es, ja viele konnten sich nicht vorstellen, da einen Sarg in der vollen Länge stehen zu sehen, aber ich kannte das gar nicht anders. Und es war komisch. Also ich kann es gar nicht beschreiben, es war außergewöhnlich, also ein komisches Gefühl, kann man nicht beschreiben. Ist halt, aber ich habe es mir nicht so vorgestellt, dass er jetzt da drin ist. Ja, es ist ja auch unwirklich, die Vorstellung, da ist jetzt mein Mann in der Urne, der Rest von meinem Mann. Du musst dann ja auch die Sachen aussuchen und die er dann angezogen bekommt, aber eigentlich fragt man sich dann, ja, warum denn, ne? Wozu? Also, ja. Ich weiß noch, als meine Mutter gestorben ist, war eine Erdbestattung, da habe ich ihr noch ein Armband und so, das hatten wir alles noch ihr so und Fotos mit reingelegt, aber das geht da ja auch alles gar nicht. Und, ja. Kerstin, das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid, ich kann mich an das Gespräch mit dir erinnern im Frühsommer. Es tut mir sehr leid, aber es gibt natürlich keinen Trost, aber es gibt immer doch den Gedanken, dass er nicht noch länger leiden müssen. Ja, aber ich habe auch so eine Angst gehabt davor, dabei zu sein. Ja, weil das war für mich ja auch was ganz Neues, aber ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt froh bist, dass du dabei warst. Ja, genau. Weil ich hab immer gesagt, ich habe keine offenen Fragen. Also ich muss mir nie die Frage stellen, wie war's? Hat er noch was gesagt? Hat er sehr irgendwie gut. Ja, sehr gut. Ja. Und diese Einstellung, das kam so nach 2 Tagen, erstmal war ich geschockt, aber dann nach 2 Tagen kam so dieses Gefühl, ich will nicht sagen der Freude, aber doch der inneren Ruhe, dass ich dann gesagt habe, also ich habe alles gemacht, alles getan. Die Ärzte haben gesagt, er hat das voll noch erlebt. Also er war auch in der ganzen Nacht wach. Er hat das alles doch schon alles mitbekommen. Und ich habe immer gesagt, das mehr kann man gar nicht tun. Weil was willst du denn tun? Liebe Kerstin, wenn wir dich nochmal zurückrufen sollen, das machen wir sehr gerne. Ich biete es dir an. Ja. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt für die nächsten Wochen, Monate sehr viel Kraft. Und alles Gute vom ganzem Herzen wünsche ich dir. Ja, vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Wiederhören. Auf Wiederhören, Kerstin. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Und weiter geht's mit Ruth. Ruth ist 36 Jahre alt. Guten Morgen, Ruth. Ja, guten Morgen. Hallo Ruth, um was geht's denn bei dir? Ich bin vor 9 Wochen von meinem Partner verlassen worden, war aber hochschwanger. Und das Baby ist seit einer Woche auf der Welt und der ganze Kontakt ist halt abgerissen vor 9 Wochen. Und wie lange warst du mit ihm zusammen? 1,5 Jahre. War das ein Wunschkind? Ja, eigentlich nicht wirklich, aber wir haben uns beide doch sehr darüber gefreut, dass das Baby unterwegs war. Warum hat er dich dann 9 Wochen vor der Geburt verlassen? Wenn ich das mal wüsste. Du weißt gar nichts? Ich war mir zu sicher, den Gefühlen zu sicher. Also es gab natürlich Streit. Eine schwangere Frau ist ein bisschen zickig, ein bisschen anstrengend, das weiß ich auch jetzt. Also ich habe mich auch selber ein bisschen jetzt natürlich 9 Wochen hinterfragt und man selber kriegt ja nicht den Zustand so mit, aber wie man die Welt so beeinflusst, aber das war halt dann wohl sehr, sehr anstrengend in den 9 Wochen. Hat er das denn so begründet? Hat er wenigstens was gesagt oder ist er einfach nur gegangen? Ja, 2 Tage vorher hat er noch gesagt, es wäre die große Liebe, wir würden ja für immer zusammengehören und er freut sich auf das Baby. Und 2 Tage später, nach einem Streit, war dann auf einmal die ganzen Gefühle weg und von dem Zeitpunkt an war er nicht mehr gesehen worden. Hat er gesagt, ich liebe dich nicht mehr und ist gegangen? Ja, genau. Aber immerhin hat er das gesagt, die Gefühle sind weg. Ja, die Gefühle wären also durch den Streit, durch die ganze Streiterei. Und? Er war weg. Weggegangen, genau. Ihr zusammen gewohnt? Nee, also er hatte eine Wohnung in einem anderen Ortsteil hier von Krefeld. Ja. Und die sollte er eigentlich auch beibehalten, weil, wie gesagt, er hat noch ein anderes Kind. Das ist für dieser Hohn dabei. Um das Kind kümmert er sich fantastisch. Also macht er alle 14 Tage so einen auf Wochenendpaar. Hat er sich denn jetzt seit dieser Zeit irgendwie mal bei dir gemeldet? Nee. Er weiß gar nicht, dass er jetzt ein Kind hat, ob das ein Mädchen ist, ein Junge, ob es gesund ist, nicht gesund ist, er weiß gar nicht. Weil die Ruth halt dann doch ihm das auch mitgeteilt hat, ne? Also in dem Augenblick, wo es dann losging, ich. Ach so. Also ich habe ihm mitgeteilt, dass er Vater wird. Also in der Nacht, wo es dann losgegangen ist, habe ich ihm das geschrieben. Ach so, und hat er darauf reagiert? Also er hat mir dann alles Gute für die Erfindung gewünscht per SMS und als das Kind dann da war, habe ich es ihm auch geschrieben und dann wollte er auch im Krankenhaus vorbeikommen und dann habe ich den ganzen Morgen halt eigentlich auch gewartet, dass er kommt. Aber er kam dann nicht. Nee, genau, nach 3 Stunden später kam dann halt eine SMS, er hätte Zweifel, ganz viele offene Fragen und halt von wegen, das könnte ja auch ein anderes Kind sein, also nicht von ihm zum Beispiel. Und, ist das, wäre das möglich? Nein. Du bist ja ganz sicher, dass es... Absolut nicht, nee. Jetzt bist du wahrscheinlich im Chaos der Gefühle. Du freust dich, dass du ein gesundes Kind zur Welt gebracht hast. Genau, auf jeden Fall. Auf der einen Seite wahrscheinlich sauer, verletzt, traurig, dass du deinen Freund verloren hast. Genau. Waren denn von deiner Seite noch große und starke Gefühle da? Immer noch. Eigentlich. Immer noch. Das heißt, du würdest ihn gern zurückhaben. Ja, aber ich irgendwo dieses, das ist so komisch, weil das ist wie, als wenn wirklich auch jemand gestorben ist. Das ist so eine Schocksituation. Man hat immer noch so die letzten Worte im Kopf von wegen, ich lieb dich und es ist alles super toll und wir freuen uns und dass das Baby da kommt, ist schön. Und 2 Tage später sagt er einem, das ist alles weg. Mhm. Also das war so wirklich eine Sache. Hältst du es für möglich, dass das eine andere Frau im Spiel ist? Also inzwischen glaube ich das schon, ja. Es gibt aber keine Bekannten, gemeinsame, über die du irgendwas erfahren könntest. Das gibt's nicht. Doch, aber die sagen mir jetzt natürlich auch von diesen finanziellen Dingen, alles, was ich alles machen, aber so was da jetzt bei ihm privat läuft, das teilen die mir also nicht mit. Ja. Die sind sehr neutral, was ich auch okay finde. Aber also, gutes Stichwort, die ganzen finanziellen Dinge, wie wirst du dich jetzt verhalten? Am Anfang habe ich gedacht, ich gebe gar keinen Vater an, weil ich auch dann natürlich auch stinkesauer war und habe gesagt, wenn er sich 9 Wochen vorher verabschiedet, dann möchte ich auch gar nicht, dass er dann ins Krankenhaus kommt und sagt, ach, ei, tai, tai, süß, ist das schön, ist das toll. Aber? Aber du hast ja, es doch angegeben. Ja, inzwischen hat man halt 9 Wochen wirklich auch nachgedacht und es kann ja auch mit mir was passieren. Das Kind braucht also diesen Vater irgendwann, das heißt, vielleicht in seinem Leben doch. Das heißt, du wirst schon darauf bestehen, dass er auch Sorge dafür trägt, auch finanziell. Ja, genau. Und ja. Das heißt, der wird zwangsläufig jetzt einen Kontakt zustande kommen müssen, irgendwie. Ja, das geht also durch einen Anwalt, geht halt durch die Jugendämter. Da habe ich mich jetzt heute auch schlau gemacht. Also da gibt es so eine Beistandschaft, die sich dann darum kümmern, wenn er jetzt halt von wegen Vaterschaftsanerkennung und so da irgendwelche Probleme machen würde, die kümmern sich. Also das muss man einfach so sagen, man ist da nicht mit alleine. Diese Kosten werden dann auch übernommen. Also das muss man einfach auch mal so okay, sagen. Okay, das wird sich regeln. Was natürlich nach wie vor ungelöst ist, das Problem, dass der dich so radikal verlassen hat und so radikal verletzt hat und du da stehst und nicht verstehst, warum sind plötzlich die Gefühle weg. Auch wenn du zickig warst und weiß ich, wenn ihr euch in den Haaren gehabt habt, aber das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Und ich kann das ja auch nie verstehen, wenn sich solche Sachen in Menschen so, das hat sich bei dem ja vorbereitet. Das ist bei dem ja auch nicht von heute auf morgen gekommen. Aber der hat seinen Mund nicht richtig aufgemacht. Nee, genau. Das glaube ich. Und das ist immer das, was man jemandem vorwerfen kann. Warum hast du mich so ins Messer laufen lassen? Ne? Ja, richtig, genau. Und ich sage, was halt für mich eigentlich auch noch so komisch ist, wir hatten auch in der Familie von ihm eigentlich, da ist noch eine Oma, eine Tante und ein Onkel und so. Wir hatten uns eigentlich immer super verstanden. Also die waren auch viel bei uns, wir hatten immer ein nettes Verhältnis, aber die sind ja auch irgendwo Oma und Onkel und Tante geworden. Aber die haben sich auch die ganzen 9 Wochen nicht einmal gefragt oder mich einmal gefragt, hör mal, ist alles okay, brauchst du noch irgendwas oder irgendwie. Wenn er jetzt käme, würdest du ihm nochmal eine Chance geben, ja? Ja, ich liebe den halt, den Mann. Also ich kriege den auch nicht wirklich aus meinem Kopf, ne? Also wie gesagt, für mich war das alles schön. Natürlich haben wir uns gestritten, aber das waren einfach Dinge, die geklärt werden mussten, fand ich. Und wenn man dann in der Partnerschaft nur auf Seins beharrt, dann ist das halt jetzt irgendwo sehr schwierig. Ne? Allerdings hast du jetzt im Moment, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit, als dich einmal um diese juristischen Sachen dazu kümmern. Das tust du ja schon. Ja. Und was das Emotionale anbelangt, kannst du nichts machen. Gar nichts. Gar nichts. Ja, man hat halt dann nur so diesen üblen Beigeschmack. Ja. Aber ich sage ja, wenn man dann so Jugendamt und Anwalt diese ganzen Sachen... Ja gut, aber das hat er sich ja eingebrockt. Er ist ja schuld daran. Er könnte es ja alles ganz anders haben und viel einfacher haben. Ja, und er hatte halt finanzielle Probleme aus seiner ersten Ehe. Und man weiß ganz genau, also ich weiß ja auch die finanzielle Seite von ihm. Er buddelt sich eigentlich jetzt ein Riesenloch. Ne? Und was macht er denn vom Beruf? Der ist Kraftfahrer in St. Tönis bei einer Firma für Bäcker-Zutaten. Ja. Gut, das kann man machen. Man kann nur warten und hoffen, dass er sich besinnt. Also was man auf jeden Fall wirklich groß hoffen muss, ist, dass er eine ordentliche Regelung findet, dass er ein Vater, weil der Vater für das Kind sein kann. Ja, aber das kannst du dir das vorstellen. Ich sag ja, es war halt wirklich dann im Krankenhaus, dass er einfach gesagt hat, ich weiß. Ich will das mit dem Kind auch gar keinen Kontakt haben, ne? Also, das ist halt. Und ich würde es euch natürlich wünschen, dass ihr doch wieder zusammenkämt irgendwie. Aber ich sehe da eher schwarz, muss ich ja sagen. Ja. Du kannst nichts machen, du kannst nur abwarten, du kannst dem nicht die Pistole auf die Brust setzen. Ich meine, du bist ja Mann, warum machen Männer sowas dann? Ich weiß es nicht. Frauen machen sowas auch. Oder? Frauen machen das auch. Ich weiß nicht, warum Menschen sowas machen. Das ist mir ein Rätsel. Ich glaube letztendlich aus Feigheit. Denen ist irgendwas immer oder schon über einen langen Zeitraum aufgestoßen und aus irgendeiner Harmoniesucht oder Feigheit heraus sagt man nichts und dann rennt man weg. Das ist ja eine Flucht, die er begangen hat. Ja. Das ist ja keine Auseinandersetzung, wie ein Mann oder wie ein selbstbewusster Mensch eine Auseinandersetzung führen würde. Nee, er ist ja weggerannt. Er ist ein feiger Kerl. Ja. Mensch, Ruth. Also dennoch Gratulation für deinen gesundes Baby. Ja. Ist es ein Junge? Ja, ein Junge. Genau. Wie heißt der? Wie heißt er? Matthias Rotscher. Matthias Rotscher. Also, dann wünschen wir dem Matthias Rotscher von Herzen ein tolles und langes Leben. Mindestens 100 Jahre soll er alt werden. Ja, genau. Und für dich wünsche ich natürlich auch alles Gute, dass sich das irgendwie beruhigt, wie auch immer. Aber das ist leicht gesagt, ich weiß. Alles Liebe und alles Gute, Ruth. Danke. Tschüss. Danke. Ciao. Ja, alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, wir machen auch jetzt in unserer neuen Staffel mit der Tradition weiter, dass wir mittwochs ein Thema haben. Und diese Woche Mittwoch fangen wir mit einem Thema an, das sehr nahe liegt. Nämlich das Thema heißt, das war mein Sommer. Das war mein Sommer 2010 und ich möchte mich sehr gerne mit euch unterhalten über euren Sommer in diesem Jahr, was ihr getan habt, was ihr erlebt habt, was Schönes passiert ist, was Trauriges passiert ist, was Verrücktes passiert ist. Erzählt es uns. Ihr könnt euch sehr gerne per Mail schon anmelden unter domian@wdr.de. Und natürlich auch übermorgen anrufen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, das war mein Sommer. Und ich bitte euch oder frage euch, wie euer Sommer in diesem Jahr so gelaufen ist und was Spektakuläres im positiven oder auch im negativen Sinne passiert ist. Das war mein Sommer. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute freie Themennacht, morgen auch wieder freie Themennacht. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich den Alexander. Alexander ist 34. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Alexander, was ist dein Thema? Zu der Vorrednerin gerade, ja, ab und zu laufen Männer halt mal weg, auch weil sie feige sind. Ja, so oder ist es. Eine Veränderung suchen. Ja, aber okay. Und ja, da grenzt mein Thema eigentlich auch an. Ja. Ich führe seit dem 10.8. letzten Jahres eine Beziehung. Ja. Und bin in diesem Jahr etwas mehr als im Jahr knapp 15 Mal mit zwei Frauen fremdgegangen. Weil Männer ja eine Veränderung suchen. Eine Veränderung suchen. Richtig. Warum sind denn Männer mit ihren Frauen dann noch zusammen? Warum was konkret? Warum bist du mit deiner Freundin zusammen, wenn du 15 Mal fremdgegangen bist? Weil ich sie liebe, aber unserem Alltag, unserem Stress, unserem Sex entflohen bin. Eurem Sex entflohen bist? Ja. Wie ist denn der Sex? Er war langweilig. War der früher mal anders? Bitte? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Der war langweilig und? Unverbesserbar. Unverbesserbar. Ja. Das heißt, war er mal ein bisschen besser oder war es von Anfang an nicht so, der Reißer? Na, es war von Anfang an, man lernt sich kennen, man hat den ersten Sex miteinander, am Anfang ist alles schön und ja, mit der Zeit ist es dann halt, ja, es ist weniger geworden, es ist eingeschlafen. Ach so, es ist sogar eingeschlafen? Ja, also bis auf alle 14 Tage mal 3 Wochen. Was durchaus schon mal hingekommen ist. Was natürlich bei einer Beziehung, die mal gerade ein Jahr alt ist, wenig Sex ist. Richtig. Ja. Was vermisst du beim Sex, wenn du mit deiner Freundin Geschlechtsverkehr hast, Spaß hast? Spontanität alleine. Spontanität. Nicht immer über alles reden müssen. Das heißt, sie ist langweilig. Ja, so bis zu dem Zeitpunkt jetzt war es langweilig. Was ist jetzt? Also wie gesagt, wir hatten am 10.8. hatten wir Jahrestag. Ja. Am 10.8. bin ich morgens das letzte Mal fremdgegangen. Wie gesagt, an dem Tag wollte ich dann meine Klamotten eigentlich packen, nachdem ich dann hier langsam mal für Ordnung gesorgt habe, was in meinem ganzen Leben überhaupt abgeht. Wie oft ich meine Freundin beschissen habe. Du hattest deiner Freundin, um das nochmal klarzustellen, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass nicht gesagt, dass du fremdgegangen bist all die Zeit. Doch. Doch? Doch, an unserem Jahrestag. Ach, aber da hast du es ja gesagt. Da habe ich mit Hilfe meines Arbeitskollegen, der auch von so gewissen Dingen wusste, erst halben Tisch gemacht, dass ich an unserem Jahrestag mit einer Bekannten fremdgegangen bin und auch, dass ich mit einer anderen Person knapp 14, 15 Mal. Das ist natürlich der Hammer, der Jahrestag, wo man eigentlich schöne Sachen zusammen macht. Richtig. Da kriegt sie das gesagt. Wie hat sie reagiert? Sie hat es mir verziehen. Sie hat mir alles verziehen. Wie? Sie hat sofort gesagt, Schatz, ich verzeihe dir? Ja. Wie? Sofort? Die hat nicht geheult, die hat nicht geschimpft, die hat nicht... Doch, natürlich, sie war traurig, sie war enttäuscht, sie hat wohl alles durchlebt, was sie durchleben konnte, alleine, dass ich dann morgens, nachdem ich bei dieser anderen Frau wegkam, erstmal für mich selber eine Zone gesucht habe und erstmal abgeschaltet habe und wieder an mein Handy gegangen bin und da ging das los. Da hatte ich die ganze Familie im Hintergrund und was ist mit dir und rede und also das waren wirklich alle Leute, die dann Erklärungen haben wollten, was mit mir in diesem Moment los war, wo ich einfach nur weg wollte. Und nachdem ich mich dem Ganzen dann gestellt hatte. Bei dieser Beichte übrigens, als du das gesagt hast, habe ich das gerade richtig verstanden, war dein Arbeitskollege dabei? Der stand mit vor der Tür, ja. Wie, war der mit im Zimmer, als du das gesagt hast? Ja, die zweite Geschichte. Die zweite Geschichte. Weil davon wusste er und hat zu mir dann gesagt, okay, wenn du das eine gesagt hast, dann sag komplett die Wahrheit. Was mir dann in dem Moment natürlich, also am liebsten hätte ich ihm direkt eins auf die Nase gegeben, weil ich eigentlich das Langjährige oder das Langwierige nicht offenlegen wollte. Aber dann blieb mir keine andere Wahl mehr, weil meine Freundin hatte zugehört und dann habe ich, wie gesagt, auch gesagt, was da abgelaufen ist. So, jetzt ist heute, die Beichte war am 10.8. Heute ist der 30.8. oder war der 30.8. Wie ist eure Beziehung, euer Verhältnis jetzt, heute? Unsere Beziehung, ist lockerer geworden. Wieder wesentlich entspannter. Und wie ist der Sex? Es wird langsam, weil wir eine Lösung gefunden haben. Und die Lösung heißt? Swingerclub. Ach. Hast du das vorgeschlagen? Ich war mit dieser Bekannten, wo ich mehrmals fremdgegangen bin, vor knapp 4 Wochen das erste Mal am Swingerclub mit dieser Frau zusammen. Und hab mir mal diese Welt da drin angeguckt. Ja. Diese Welt hat mir gefallen, sodass ich mir hätte durchaus vorstellen können, das Ganze auszuprobieren. Auch mit meiner Freundin zusammen. Und das habe ich ihr an dem Tag, also an unserem Jahrestag, habe ich ihr das näher getragen. Ja. Nachdem wir uns ausgesprochen haben. Und wie hat sie da spontan darauf reagiert? Spontane Reaktion darauf ist, dass wir am darauf folgenden Samstag zusammen hingefahren sind. Ich glaube, die ist aber auch ein bisschen zu gutherzig, ne? Die macht ich alles kann sie dir gleich mal geben. Sie hört dich. Vielleicht möchte sie da auch noch was zu sagen. Sehr gerne. Ihre Meinung. Komme ich sehr gerne drauf zurück. Wir sind auf jeden Fall dann Samstag hingefahren. Sie musste dann erstmal alles um sich rum beobachten, Neuland und so weiter und so fort. Ich habe mich natürlich auch zurückgehalten, weil ich ja in dem Moment nicht in der Situation umgehe damit, wie soll ich das machen? Meine Freundin sitzt da alleine und ich tue da irgendwo rum, das geht nicht. Also es gab keine sexuellen Aktivitäten? Nein, nur untereinander. Ihr beide? Nur wir beide. Im Separé. Jetzt würde ich sehr gerne dein Angebot annehmen, wenn du sagst, dass deine Freundin da in der Nähe bei dir ist und sie würde gerne auch mit mir sprechen. Ich gebe dir die. Sehr gerne, Alexander, danke schön. Hallo? Ja, hallo, mit wem spreche ich? Mit der Niki. Mit der Niki? Ja. Niki, das ist ja eine Geschichte, die Alexander mir da erzählt. Ja, ich höre die ganze Zeit zu. Dann hast du gerade auch gehört, als ich sagte, dann hast du aber eine sehr gutherzige Freundin, dass die das alles so mitmacht. Liege ich da falsch? Ja, gutherzig. Ja, ich liebe diesen Menschen. Also bei jedem anderen hätte ich sofort gesagt, pack deine Klamotten und geh. Ja. Also das habe ich bei meinem Ex-Freund damals auch getan. Ja, zum Beispiel, als er dir da am 8.10. diese Beichte hingelegt hat, das war ja nur schon eine Hammerbeichte, dass du überhaupt nicht mal kurzfristig ausgerastet bist oder Irgendwas Doch, gemacht? Bin ich. Also ich stand wirklich kurz davor, ihm auch, wie soll ich das sagen, ihm gegenüber handgreiflich zu werden. Ja. Ich hab's nicht getan, ich hab mich eher auf den Boden geschmissen und hab geschrien. Also, das doch. Und wollte natürlich auch eine Erklärung von ihm haben, warum, wieso. Und wir haben dann im Endeffekt bis über 4, 5, 6 Stunden miteinander gesprochen über dieses Thema. Sehr, sehr lange auch. Und ich habe mir natürlich auch von anderen noch Rat geholt. Und also die Erklärung, die hat er hier ja auch gerade erzählt, war ja, um es mal auf einen einfachen Nenner zu bringen, die Sexualität mit dir war ihm zu wenig und zu langweilig. Kannst du damit was anfangen? Ja, damit kann ich was anfangen, weil es war am Anfang, klar, es ist immer schön und gut, aber wir haben zu viel darüber gesprochen währenddessen, was er gerne will. Und ich bin nicht so ein Mensch, ja, du machst das jetzt, so wie er das jetzt möchte. Ich mach das dann so, wie ich das für richtig halte. Und ihr habt beim Sex zu viel über Sex geredet? Beim Sex zu viel über den Sex geredet. Richtig. Ja, das ist natürlich der Killer, kann man nicht machen. Richtig, ja, und das ist ja jetzt, wie gesagt, auch ganz anders. Jetzt geht ihr in den Swingerclub, ihr beiden. Ja, ich war letzte Woche Samstag auch alleine da gewesen. Ach, guck. Hab eine Bekannte mitgenommen. Ja. Weil so ganz alleine wollte ich dann ja dann auch nicht. Verstehe. Und ist da was gelaufen? Nein, nicht direkt. Nicht direkt. Also ich habe langsam angefangen. Das haben mir auch da sehr, sehr viele empfohlen. Ich habe mich da wirklich ganz viel und mit ganz intensiv auch mit den Leuten da unterhalten. Also nicht direkt heißt ein bisschen gestreichelt, gefummelt schon, aber nichts, aber kein. Kein, das war kein sexueller Akt, nein. Kein. Aber das heißt, dieses Milieu und diese Szene, Szenerie des Singerclubs, das interessiert dich schon und macht dich auch an. Ja, doch, weil es ist eine ganz andere Welt und ich bin auch noch sehr jung, ich bin 10 Jahre jünger wie der Alex. Das heißt 24? 24, richtig. Und ich kann ja für mich selber noch was dazu lernen und vielleicht besser aus mir rauskommen oder so. Würdest du denn sagen, oder hast du die Hoffnung, dass jetzt die Erfahrungen, die da vielleicht jetzt auf euch zukommen in dem Singerclub demnächst, dass die auch eure Sexualität wieder neu beleben werden können? Richtig, darum gehe ich da auch hin, ja. Um vielleicht, ja, wie gesagt, nochmal was dazu zu lernen, vielleicht mit ihm das auszuprobieren, ja, wie auch immer. Also finde ich, muss ich sagen, eine gute Lösung. Also ich habe zu ihm, wo er mir es gebeichtet hat, habe ich ihm sofort gesagt, ich kann und will ihm dieses auch nicht verbieten, dahin zu gehen. Denn was ich selber nicht kennengelernt habe, dazu kann ich nicht Nein sagen. Bist du dir denn jetzt ganz sicher, dass er, oder hat, anders gefragt, hat er dir jetzt versprochen, dass er jetzt treu ist? Ja, hat er. Also in dem Moment ja. Glaubst du ihm? Ich gehe da noch mit ein bisschen Skepsis dran, weil ich habe ihn immer blind vertraut, ja, die ganze Zeit vorher. Finde ich, muss ich dir sagen, finde ich auch gerechtfertigt, dass er da, dass da eine gewisse Form der Skepsis angebracht ist. Aber nicht zu sehr, denn du willst der ganzen Sache ja auch eine Chance geben. Ja, richtig, richtig. Ich meine, solange er zu dieser Bekannten, sag ich jetzt mal, nicht unbedingt hinfährt, wo er auch mal einen Samstag gewesen ist, wo ich auch weg war, da hatte ich schon, meine Gedanken. Aber ich habe mir gedacht, in dem Moment gehören immer zwei dazu. Und das ist ja halt, dass er an diesem Jahrestag, an unserem Jahrestag fremdgegangen ist, war ja auch, dass ich ihn vielleicht auf eine Art und Weise hingedrängt habe. Weil ich war zu Hause, er ist mit seinem Arbeitskollegen dahin gefahren und er sagte mir, er käme, würde in 20 Minuten, eine halbe Stunde losfahren. Ich bin dann ins Bett, weil ich arbeiten muss den Tag später und morgens um 3 stehe ich dann auf, weil ich zur Arbeit muss und er war immer noch nicht zu Hause und da habe ich wirklich am Telefon ein Heidentheater gemacht. Dennoch würde ich das nicht so formulieren, ich habe ihn gedrängt zum Fremdgehen. Nein, ich war vielleicht, was heißt gedrängt nicht, aber ich habe ihn irgendwo... Such mal die Schuld nicht zu sehr bei dir. Ich würde mal sagen, so als Schlusssatz zu dir, Niki, wenn du ihn liebst und euch und ihm eine neue Chance gibst, finde ich das sehr toll und respektabel. Aber sei mit dem Burschen auch streng. Ich glaube, das hat er auch nötig. Ja, das glaube ich auch. Ja, so. Jetzt verabschiede ich mich sehr herzlich von dir und wünsche euch natürlich von Herzen alles Gute und würde ganz kurz nochmal den Alexander haben. Ja, kein Problem. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Hallo. So, Alexander, da hast du aber eine nette. Ja. Mann. So, ich habe sie vorhin gefragt, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast. Nein. Wirst du ihr jetzt denn auch treu sein? Ja. Das war aber kein spontanes Ja. Also zumindestens, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich auch alleine in den Club fahren darf. Okay, im Rahmen der Vereinbarung. Im Rahmen des Clubes, natürlich, aber außerhalb werde ich dann doch meine Beziehung pflegen. Auch lieben. Mit Niki. Ja. Genau. Wollen wir das mal hoffen. Können wir wirklich was daraus lernen? Ich habe wirklich viel darüber gelesen, dass es auch helfen kann, vielleicht irgendwo eine Beziehung zu festigen, vielleicht neue Dinge zu erfahren, absolut, zu erleben. Ja, also ich habe es gerade zu Niki auch schon gesagt, ich finde jetzt, wenn das jetzt die Lösung ist, auch einen frischen Wind in eure Sexualität zu bringen, ist das völlig in Ordnung und finde ich gut, wenn ihr mit offenen Karten spielt und das kann der ganzen Sache nochmal eine neue Chance geben. Und sei froh, dass du so eine Nette hast, die dir das alles vergeben hat. Es hätte auch sein können, dass die dich hochkant rausschmeißt. Ja, ja, wie gesagt, ich wollte ja. Also ich wäre ja gegangen. Ja. Wäre nicht das Ding gewesen, daraus hätte ich die Konsequenzen ziehen müssen. So, jetzt wünsche ich euch und eurer Liebe wirklich einen Neuanfang und von Herzen alles Gute, Alexander. Okay. Grüß Niki nochmal schön. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier geht's schon gleich weiter mit Uschi. Und Uschi ist 59. Guten Morgen, Uschi. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Uschi. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich ja auch, habe ich gerade gesagt. So, ich wollte mit dir darüber sprechen, dass ich meinen Körper nach meinem Ableben der Anatomie zur Verfügung stelle, also eine Ganzkörperspende mache. Ah, also irgendeine Universität? Ja. Damit man an dir forschen kann, genau, dich auseinanderschnibbeln kann und was man da alles so macht. Ja. Warum? Ach Gott, ich habe mir das lange überlegt und ich habe gedacht, es gibt so viele Ärzte, die oder Studenten, die eine Ausbildung machen und die können ja nur daraus lernen. Mhm. Und es müsste eigentlich mehr Menschen geben, die so dazu bereit sind, sowas zu tun. Das ist ein interessanter Satz, den du da sagst. Ich weiß gar nicht, wie groß das Angebot bei den Universitäten ist. Haben die Mangel? Oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe nur erfahren, dass man, also hier in der Uni Mainz nehmen sie die Leute erst ab 50. Mhm. Ah ja. Ja. Das heißt aber, bei dir ist das Ganze schon eingetütet und dokumentiert? Ja, ja, ja. Es ist jetzt seit 4 Wochen ungefähr, habe ich meinen Spenderausweis. Ja. Wie macht man das? Geht man da zu einer Universität und sagt hier, ich möchte mich gerne spenden irgendwann? Oder ruft man da an und wie macht man? Ich habe gesagt, ich möchte gerne meinen Körper nach meinem Ableben der Anatomie zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann haben die mir die Unterlagen zugeschickt. Ja. Und das habe ich dann alles ausgefüllt. Ich bin verheiratet. Ich musste eine Heiratsurkunde mitschicken. Mhm. Und nach ein paar Tagen kam dann mein Spenderausweis. Ach so. Das heißt also, wenn ich tot bin, kommt die Uniklinik, holt mich ab. Und macht mit. Und dann komme ich in die in das Institut für funktionelle und klinische Anatomie. Und dann können die halt eben da mit mir machen, was sie wollen. Ja. Bekommst du dafür Geld? Nein. Nein. Nein. Du hast gerade gesagt, dass du verheiratet bist. Ja. Was sagt denn dein Mann dazu? Der war anfangs sehr skeptisch, aber er kennt mich und er weiß, dass ich extrem sein kann. Und jetzt hat er sich dran gewöhnt. Auch meine Kinder sind damit einverstanden. Du hast auch Kinder? Mhm. Wie viele Kinder? 2 Söhne. Wie alt sind die? 41 und 39. Ja, und die sind alle beide damit einverstanden? Ja. Das wundert mich, muss ich dir sagen. Ich finde deine Entscheidung für dich erstmal gut, dass du sowas, dass Menschen das machen. Es muss ja auch gemacht werden. Ja. Andererseits stelle ich mir das als Angehöriger ausgesprochen schwer vor, weil der Körper weg ist. Und man hat die wildesten Fantasien, was mit dem Körper gemacht wird, wie der zerschnitten und zerschnibbelt und zersägt wird. Es gibt keine ordentliche Bestattung. Doch, es gibt, ja, doch, irgendwann mal, aber nicht so, wie man es herkömmlich halt sieht. Nee, also mein Sohn ist im Rettungsdienst und ich meine, ich bin auch Krankenschwester, also von daher sind wir alle schon ein bisschen vorbelastet, aber die haben gesagt, wenn das dein Wille ist, dann mach das. Das ist sehr generös, also das finde ich wirklich ausgesprochen auch respektabel, dass die Verwandten und deine Angehörigen so reagiert haben. Ich war sogar letztes Wochenende mit meinem Mann auf dem Friedhof, auf dem die Uniklinik so ein Urnenfeld hat und haben uns das angeschaut. Das heißt, nach wie viel Monaten gibt es. Es kann bis zu 2 Jahre dauern. Achso, bis zu 2 Jahren. Und dann gibt es so eine Gemeinschaftsbeerdigung von allen, die sich zur Verfügung. Ja, da wird eingeäschert oder beziehungsweise das, was von der übrig ist, wird eingeäschert und dann wird die Urne beigesetzt. Könnte man jetzt auch sagen als Angehöriger, dass man so lange nicht richtig Abschied nehmen kann? Ach ja. Ist aber nicht so bei euch. Nö. Also, wie gesagt, ich finde das schon toll, dass ihr das so macht. Du bist Krankenschwester vom Beruf, oder warst krank? Du bist immer noch im Beruf? Nein. Rührt daher auch deine Motivation, das zu machen? Ja. Also ich würde zum Beispiel nicht zu dem Herrn von Hagens gehen und den das. Plastinator. Ja. Nee, das ist so zur Schaustellung und ich möchte das dann schon so im Stillen machen. Wobei, ich muss dir ja sagen, ich bin ja kein Gegner von Herrn Professor Hagens, weil ich so als medizinischer Laie, ich war 2-mal in diesen Ausstellungen, ich fand das wahnsinnig interessant und sehr lehrreich, das mal zu sehen. Das ist ja so ein Wissen, was man uns immer so, was die Medizinfakultäten uns vorenthalten. Mhm. Das mal als Laie zu sehen. Ich habe noch mehr Respekt vor dem Leben und vor den Menschen gehabt, als ich das dann alles so mir genau angeguckt hatte. Ja. Aber deine Entscheidung ist natürlich noch viel effektiver, finde ich, weil du dazu beiträgst, dass Ärzte ordentlich ausgebildet werden. Ja. Wollen wir es hoffen, dass es dann so ist. Käme denn dein Mann vielleicht auch auf die Idee zu sagen? Nein, das ist ja viel zu feige. Gibt es da eigentlich irgendeine Einschränkung, wenn man jetzt beispielsweise sehr schwer erkrankt und über einen langen Zeitraum wirklich... Also zum Beispiel Tuberkulose und HIV-positive Leute schließen sie von vornherein aus. Aha, aber sonst kann man an jeder Krankheit sterben, das ist dann egal. Ja. Es sei denn, du kommst bei einem schweren Unfall ums Leben und bist so entstellt, dass man gar nichts mehr machen kann, also quasi Matsch bist. Nun hast du gerade von der sehr souveränen Entscheidung deiner Angehörigen erzählt. Ja. Wenn das jetzt umgekehrt wäre und dein Mann würde sich spenden lassen wollen irgendwann später, würdest du dem auch so locker zustimmen können? Ja, selbstverständlich. Das ja? Ja. Mhm. Doch, ich habe auch immer gesagt, wenn irgendwas ist, wenn die Organspende, ich habe ewig und 3 Tage schon Organspendepass in der Tasche. Mhm. Von daher ist es so, aber ich bin jetzt seit 4 Jahren an Krebs erkrankt und von daher können die von mir keine Organe mehr gebrauchen, denke ich. Ach so, das heißt, du hast schon eine schwere Erkrankung. Ja. So schwer, dass du davon ausgehst, dass du gar nicht mehr so lange leben wirst? Nein. Nein, das nicht? Nein, da habe ich alles im Griff. Ach so, das heißt, da ist noch eine gute Hoffnung da, eine gute Chance. Ja. Wenn man das so im Fernsehen schon mal so sieht, wenn die Pathologie sich dann mit den Leichen beschäftigt, das ist ja nicht alles sehr appetitlich. Denkst du da auch im Konkreten nach, was man mit deinem Körper dann macht? Nein. Ich weiß ja, dass die Forschung weitergehen muss und dass ich ja zu Forschungszwecken mich zur Verfügung gestellt habe und irgendwie ich merke doch nichts mehr davon. Nein, man merkt nichts mehr, natürlich nicht. Nein. Und diese Massenbeerdigung, diese Massenverbrennung, wie viele Leichen sind das dann? Weiß man das? Ich weiß es nicht. Nö. Also man kann Angehörige angeben, die dann benachrichtigt werden, dass wenn die Urne beigesetzt wird, dass sie dann an der Trauerfeier teilnehmen können. Mhm. Und Und diese Asche von diesen vielen Menschen, von den vielen Leichen? Weiß ich nicht. Nee, die wird dann anonym, glaube ich, beerdigt, ne? Auf einem Feld irgendwo. Ja, nein, das ist hier in Mainz, ist das so ein Waldfriedhof. Ja. Und da hat die Uniklinik so ein Urnenfeld. Ja, so meine ich es, ja. Ja. Ja, Uschi, Respekt. Ich finde es sehr, sehr toll, die Entscheidung. Und ziehe auch den Hut vor deinem Mann und deinen Söhnen, dass die das so hinnehmen. Ja. Auf dass du uns aber noch lange erhalten bleibst. Ja, okay. Alles Gute. Danke, gleichfalls. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere erste Sendung. Schön, dass ihr dabei wart. In der Technik war Tobias Fritz und wir sind morgen wieder da. Auch wieder morgen mit einer freien Ausgabe, freien Themenausgabe. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Wie immer sind dann unsere Leitungen geschaltet. 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Und der Hinweis nochmal auf übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, das war mein Sommer. Und da möchte ich mich mit euch unterhalten, was in diesem Sommer bei euch alles so an schönen oder unschönen Dingen passiert ist. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Ciao.